Lilo. Dieses Video wird für meine Verhältnisse etwas theoretisch, aber das Thema hat mich momentan beschäftigt. In den letzten Tagen habe ich vermehrt darüber nachgedacht, wie es zu gegenseitigem Unverständnis zwischen einzelnen Personen oder ganzen Gruppen kommen kann und weshalb dieser Zustand nur schwer zu überwinden ist, insbesondere im Internet. Dabei habe ich etwas gebrainstormt und auf ein paar soziologische Konzepte zurückgegriffen, die mir gerade eingefallen sind. Ich bin sicher nicht der Erste, der sich mit dieser Thematik beschäftigt hat, und meine Ausführungen sind sicher auch nicht vollständig. Dennoch will ich euch meine Gedanken präsentieren und lade euch dazu ein, sie zu ergänzen, zu kritisieren und euch selbst zu fragen: Warum sind nicht alle einer Meinung? Fangen wir ganz am Anfang an. Man kommt auf die Welt, hat noch keine Ahnung oder Meinung zu irgendwas und startet mit dem gleichen Wissensstand wie alle anderen auch. Aber recht schnell beginnen Eindrücke auf einen hereinzuprasseln. Man beeinflusst sich und seine Umwelt wechselseitig, bekommt von den Eltern, Geschwistern, Lehrern oder sonstigem sozialen Umfeld Werte und Normen vermittelt, die man mal mehr, mal weniger übernimmt. Kurzum, man befindet sich in dem Prozess der Sozialisation. Und diese kann, je nachdem in welchem Milieu man aufwächst, sehr unterschiedlich ausfallen. George Herbert Mead hat in seinen Werken unter anderem die Begriffe Ich und Mich dafür genutzt, um die Einflussnahme von außen zu erläutern. Er schreibt dazu: Das Ich ist die Reaktion des Organismus auf die Haltungen anderer. Das Mich ist die organisierte Gruppe von Haltungen anderer, die man selbst einnimmt. Die Haltungen der anderen bilden das organisierte Mich und man reagiert darauf als ein Ich. Wie man darauf reagiert, kann von Individuum zu Individuum unterschiedlich sein. Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass jeder Mensch exakt gleich beschaffen wäre und man zum Beispiel Intelligenz oder körperliche, biologische Unterschiede außen vor lässt, käme es doch nie zu den gleichen Ergebnissen, da die Umweltfaktoren nicht identisch sind. Beispiel: Arbeiterkinder, Kinder von Arbeitslosen und Akademikerkinder erfahren tendenziell verschiedene Lebenswirklichkeiten, die Einfluss auf ihr Verhalten nehmen. Durch die Diversität von Werten, Konventionen und Normen zwischen verschiedenen sozialen Gruppen ist ein Konfliktpotenzial vorhanden. Sei es zwischen einzelnen Personen, sozialen Gruppen oder verschiedenen Szenen. Deutlich wurde das in jüngster Vergangenheit, als die Kontroverse um Textzeilen von Kollega und Farid Bang entstanden sind, die für eine Szene nicht wirklich strittig waren, während für andere Gruppen total klar war, dass diese Art von Texten überhaupt nicht in Ordnung ist und vielleicht sogar verboten werden sollte. Noch vor ein paar Generationen wären diese sozialen Gruppen relativ strikt voneinander getrennt, beziehungsweise wäre es leichter gewesen, den Kontext einzuordnen. Durch das Internet findet diese Aufteilung in ihrer bisherigen Form nicht mehr statt. Es gibt viel mehr Potenzial dafür, auf andere Leute aus unterschiedlichsten Milieus zu stoßen, mit denen man ansonsten gar keine Berührungspunkte hätte. Man wird mit anderen Meinungen konfrontiert und man kann Kontakt zu nahezu unendlich vielen Menschen aufnehmen. Viel mehr, als es bis vor 30 Jahren möglich war. Rein energetisch ist es dabei für die allermeisten nicht möglich, sich mit jedem Individuum, auf das man trifft, ernsthaft auseinanderzusetzen. Zum Beispiel seine Beweggründe zu hinterfragen und zu versuchen zu verstehen, den Kontext zu berücksichtigen, in dem zum Beispiel ein Kommentar verfasst wurde, und die Bedeutung der Worte aufzufassen, wie sie unter Umständen auch gemeint sein können, und so weiter und so fort. Für differenzierte Auseinandersetzungen fehlt häufig einfach die Zeit. Zum Beispiel bei YouTube-Kommentaren weiß man in der Regel recht wenig von dem Verfasser. Es könnte ein 12-jähriger Junge sein, dem alles egal ist, oder eine über 50-jährige Frau, die es als unanständig und niveaulos empfinden könnte, wenn man über einen Witz lacht. Man bekommt wenig von seinem Gegenüber mit und weiß in der Regel auch nichts über die Person. Vielleicht ist es etwas zu weit hergeholt, aber ich musste in diesem Zusammenhang an das Milgram-Experiment denken. Kurz zusammengefasst geht es bei diesem Experiment um die Bereitschaft einer Testperson, nach Anweisung Stromschläge an eine weitere Person zu verteilen und deren Intensität zu erhöhen. Die Hemmungen, den Anweisungen Folge zu leisten, wurde bei den Testpersonen im Durchschnitt wesentlich größer, wenn sie die Person, denen sie die Stromschläge zufügen sollten, gesehen haben oder gar ihre Hand auf eine Metallplatte legen mussten, um einen Stromschlag auszuführen. Das Ergebnis legt nahe, dass das Einfühlungsvermögen bei Menschen wesentlich ausgeprägter ist, wenn sie die Folgen ihrer Handlungen am Gegenüber direkt beobachten können. Also Faktoren, die bei einem gewöhnlichen Streit in der YouTube-Kommentarspalte oder auf Twitter nicht gegeben sind. Unter anderem dadurch ist das Konfliktpotenzial in diesem Bereich hoch und die Hemmschwelle zur Verletzung des Gegenübers niedrig. Trotz einer fast endlosen Anzahl an Gesprächsteilnehmern und Kommentatoren, trotz des Informationsmangels über viele von ihnen, muss man diese Umgebung irgendwie handeln. Ich persönlich versuche nicht in Schubladendenken zu verfallen und mich an das Motto "Don't let the label label you" zu halten. Don't let the label label you! Aber um die Vielzahl der Akteure zu sortieren, wirken Etikettierungen schon recht verlockend. Die Trolle, die SJWs, die Skeptiker, die Hater, die Gutmenschen, die Nazis und so weiter. Das sind nur einige gängige Begriffe, um Personengruppen zu schablonieren. So zeitsparend dies auf der einen Seite ist, so fehlerhaft kann es auf der anderen sein. Unter anderem kann es zu deduktiven Fehlschlüssen kommen. Beispiel: Trolle kritisieren dieses Video. Bleilo kritisiert dieses Video. Bleilo ist ein Troll. Außerdem begünstigt so eine Zuordnung ein Gruppendenken bzw. eine In-Group-Out-Group-Mentalität, welche einer möglichen Konfliktlösung zusätzlich im Weg steht. Denn hierbei unterscheidet man zwischen der Eigengruppe und einer Fremdgruppe und läuft dabei Gefahr, Personen der Fremdgruppe zu entindividualisieren und sie als ähnlicher zu sehen, als sie eigentlich sind. Man spricht in diesem Zusammenhang von einer Fremdgruppenhomogenität. Das Prägen von Feindbildern wird so ebenfalls erleichtert, denn das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe führt zu einem Wir-Gefühl. Sympathie, Loyalität und Verbundenheit zwischen den eigenen Leuten. Wenn man nun das Gefühl hat, gemeinsam für etwas Richtiges wie Liebe einzutreten und beispielsweise versucht, den Hass zu bekämpfen, werden Leute, die diesen Hass angeblich verbreiten, schnell zu einer Outgroup geschoben, mit der man im Zweifelsfall nicht mal reden will, von der man aber trotzdem überzeugt ist, dass sie die Bösen sind. Unterschiedliche Sozialisationen, verschiedene Werte und Normen, eine Masse an Akteuren jeden Alters, fehlende Zeit und Energie, um sich mit allen auseinanderzusetzen, zu wenig Informationen über alle In-Group-Out-Group-Problematiken. Das sind meiner Meinung nach zumindest ein paar Gründe dafür, warum Kommentarbereiche aussehen, wie sie aussehen und wir wohl nie alle einer Meinung sind. Wichtig ist dabei auf jeden Fall, selbstkritisch und reflektiert zu bleiben und beispielsweise zu hinterfragen, ob man sich in einer abgeschotteten In-Group befindet und die eigene Denkweise eventuell von anderen Gruppenmitgliedern beeinflusst oder sogar manipuliert wird. Ich habe das Thema hier nur kurz angerissen. Sicher gibt es noch eine Vielzahl an Ansätzen, Büchern und Erklärungen zu diesem Thema, in die ihr gerne gucken könnt. Über euren Input in den Kommentaren würde ich mich sehr freuen. Also Freunde, don't let the label label you und bleibt logisch. Ende vom Video. Wieder mal Zeit, mich bei meinen Patrons zu bedanken. Neu dazugekommen sind diesen Monat Gebrünn, Ben spricht Podcast, Deutscher mit Desktop-Hintergrund, Erik, Marvin und Usurpator. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir sehen uns im Discord oder im nächsten Livestream. Danke natürlich auch an alle anderen Patrons. Bis dann.